WDR 5. Neugier genügt. Kapitel 1. Die Katastrophe. Malaysian 17, Depot Radar, good day, Radar Contact. 17. Juli 2014. Die letzten Minuten von Malaysia Airlines Flug MH17. Alexander Baradai ist damals in Donetsk selbsternannter Ministerpräsident. Er ist Anfang 40 und stammt aus Moskau. Ich habe schon damals das Ausmaß dieses Problems begriffen. Ich habe schon damals sehr gut verstanden, was für ein ungeheurer Skandal dieses Ereignis begleiten wird, in der ganzen Welt. Und ich wusste, dass man viel und hart arbeiten müssen wird. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Malaysian 17, due to traffic, proceed to point Roma November Delta. In Kiew ist Anton Geraschenko zu dieser Zeit Berater des ukrainischen Innenministers. Wenn ich diese Information nicht veröffentlicht hätte, da können Sie mir glauben, dass die russische Propaganda ein paar Stunden später erklärt hätte, dass dieses Flugzeug von ukrainischen Militärangehörigen abgeschossen worden sei. Malaysian 17, how do you read me? Malaysian 17, Dnipro Radar. Um 16.20 Uhr ukrainischer Zeit bricht der Funkkontakt ab. Malaysian 17, Dnipro Radar. Alle Aufzeichnungen der Flugschreiber enden abrupt. Malaysian 17, Dnipro Radar. Die Boeing mit 298 Menschen an Bord stürzt neben dem Dorf Grabowe in der Ostukraine ab. Anwohner eilen herbei. Wenig später beginnt ein heftiger Propagandakrieg. In den Medien wird sich entscheiden, wer als Verantwortlicher für die Katastrophe wahrgenommen wird, weiß Alexander Baradai. Er gilt als russischer Nationalist. Sie wissen doch, dass der Informationskrieg zu einem modernen und nicht nur zum modernen Krieg dazugehört. Auf ukrainischer Seite veröffentlicht Anton Geraschenko brisante Informationen, Fotos und Videos eines Buk-Raketensystems, das MH17 abgeschossen haben könnte. Die Information, dass die Buk aus Nizhny und Tares weggebracht und versteckt wird, habe ich als erster veröffentlicht. Dies war eine Information, die von den Agenten stammte, aus diesem Gebiet. Und nachts hat man mich informiert, dass die Anlage auf einen Trailer geladen und abtransportiert wurde. Darüber habe ich auf Facebook geschrieben. Kapitel 2. Die Hinterbliebenen. Die Frage nach den Schuldigen untersucht seit August 2014 ein internationales Team unter der Leitung der niederländischen Staatsanwaltschaft. 9 Monate später hat dieses Team noch keine Ergebnisse bekannt gegeben. Unverständnis bei Elmar Gimulla. Der Berliner Rechtsanwalt vertritt mehrere deutsche Hinterbliebene. Und die Ermittlungen schleppen sich hin. Selbst wenn da Fortschritte intern gemacht werden sollten, wird das von außen nicht wahrgenommen. Für die Hinterbliebenen ist es tatsächlich so, sie stehen vor dieser Situation genau wie am ersten Tag. Und die Perspektive, dass sich in nächster Zeit insofern etwas ändern könnte, dass sie Klarheit gewinnen und dann auch ihren Frieden vielleicht eines Tages schließen können, diese Perspektive ist zurzeit überhaupt nicht zu erkennen. Kapitel 3. Die ukrainische Version entsteht. A Malaysian airliner with 295 people on board. Medien aus aller Welt melden damals das Geschehen. Doch noch bevor bekannt wird, dass es sich um eine Passagiermaschine handelt, berichtet bereits der russische Fernsehsender Live News. Er zeigt den Rauch eines brennenden Wracks. Aufständische berichten, dass sie ein weiteres Transportflugzeug der ukrainischen Luftwaffe abgeschossen haben. Das ist über der Stadt Tares, der selbsternannten Donetsker Volksrepublik, passiert. Diese Gebiete sind von den Aufständischen kontrolliert. Die Live-News-Sprecherin beschreibt damals, wie eine Rakete das Flugzeug getroffen habe, es explodiert und dann abgestürzt sei. Für Anton Geraschenko, damals im Innenministerium der Ukraine, ist diese Meldung ein wichtiger Beweis. Die Journalisten von Live News haben gezeigt, wie der Terrorist Strelkov auf seiner Seite im sozialen Netzwerk Kontakte erklärt hat, dass sie bei Tares ein Flugzeug abgeschossen hätten. Aber Strelkov und die Terroristen glaubten, dass sie ein ukrainisches Militärtransportflugzeug des Typs AN-26 abgeschossen hätten. Der Eintrag wird später gelöscht. Separatisten nennen ihn eine Fälschung. Anton Geraschenko bekommt damals Fotos und Videos aus dem Separatistengebiet zugespielt. Sie zeigen einen schweren Raketenwerfer vom Typ Bug. Geraschenko veröffentlicht die Bilder sofort. Sie werden mehrfach auf Echtheit überprüft und später zu wichtigen Indizien. Genauso wie vom ukrainischen Geheimdienst abgehörte Telefonate von Separatisten entstanden kurz nach dem Absturz von MH17. Eben wurde ein Flugzeug abgeschossen. Es war die Gruppe Minyora. Es ist außerhalb von Jenakivo abgestürzt. Kapitel 4. Die russische Version entsteht. 4 Tage nach dem Absturz. In einem großen Saal in Moskau sitzen 2 hochrangige Generäle des russischen Militärs. Auf überdimensionalen Leinwänden präsentieren sie angeblich brisantes Material. Für den Abschuss der Boeing könnte ein ukrainischer Kampfjet verantwortlich sein, sagen sie. Außerdem wurde durch die russischen Kontrollmechanismen der Flugsicherung ein Steigflug eines Flugzeugs der ukrainischen Luftwaffe, vermutlich eines Su-25, in Richtung der malaysischen Boeing festgestellt. Die Entfernung des Flugzeugs Su-25 zu der Boeing lag zwischen 3 und 5 Kilometern. Die Generäle stellen auch eine 2. Version in den Raum. Genauso könne eine ukrainische Bug-Rakete vom Boden abgeschossen die Katastrophe verursacht haben. Kapitel 5. Nachforschungen in Moskau. Moskau ein halbes Jahr später. Hier wollen wir mehr über die russische These erfahren. Unsere Interviewanfragen bei den zuständigen Ministerien bleiben zwar unbeantwortet, aber wir werden zum Verband der Ingenieure Russlands eingeladen. Ein Bürogebäude am Butyrskiwall in Moskau. Ein Konferenzraum ohne Tageslicht. Der Verband hat eine eigene Untersuchung zum Absturz angestellt und in mehreren Sprachen veröffentlicht. Vizepräsident Ivan Andreevsky nimmt sich mehr als 2 Stunden Zeit, uns diese Ergebnisse zu erläutern. Nach unserer technischen Analyse können wir von einem Kampfflugzeug sprechen, das mit einer Luft-Luft-Rakete und mit der Bordkanone auf ein Passagierflugzeug geschossen hat. Dessen sind wir uns vollkommen sicher. Das Kampfflugzeug gehöre der Ukraine. Für die Untersuchung hätten sie die Technik der Flugzeuge und Raketen studiert, sowie Fotos und Videos vom Absturzort analysiert, sagt Andreevsky. Nachdem wir uns diese Aufnahmen sehr genau und oft angeschaut haben, habe ich das Gefühl, selbst in der Sekunde vor Ort gewesen zu sein, als das Flugzeug abstürzte. Die Betrachtung der Körper und Wrackteile lässt keine Zweifel daran, was passiert ist. Für ihn ist die Schuld der Ukraine erwiesen. Der Ingenieurverband ist damit noch deutlicher als die russischen Generäle in der Pressekonferenz. Andreevsky bekommt für die Analyse ein Dankesschreiben vom russischen Außenministerium. Vadim Lukaschewitsch lebt in Moskau und ist auch Russe. Er war jahrelang beim russischen Kampfflugzeughersteller Sukhoi tätig. Dort hat er daran geforscht, wie Flugzeuge in Gefechten zerstört werden. Heute gilt er als unabhängiger Experte. Lukaschewitsch sagt, der Ingenieurverband habe grobe Fehler gemacht. Er habe zum Beispiel behauptet, die linke Seite des Cockpits sei von einer Bordkanone getroffen worden. Jeder Experte für die Flugzeuglebensdauer in Gefechten wird sagen, dass die linke Seite nicht durch ein Geschoss der Bordkanone getroffen wurde. Das ist ein Treffer durch ein Schrapnellgeschoss. Und auf den Fotos sieht man, dass es Einschussöffnungen sind. Das heißt, dass die Vertreter des russischen Ingenieurverbands nicht mal ein Foto richtig auswerten können. Sie wurden noch nie mit dieser Besonderheit konfrontiert. Sie haben nie gesehen, wie ein Kanonentreffer aussieht, ein Treffer durch Splittersprengung oder Stabelemente und so weiter. Hier sind sie einfach keine Profis. Schrapnellgeschosse gibt es in Bugraketen. Vadim Lukaschewitsch hat sich auch die Pressekonferenz der russischen Generäle angesehen. Auch die sei voller Fehler, sagt er. Die Version, dass eine Su-25 eine Boeing hätte abschießen können, ist absurd, weil eine Su-25 ein Tiefflieger ist. Da tauchen schon sehr viele Fragen auf. Ein Tiefflieger wird für Einsätze an der Erde eingesetzt. Das Briefing hat die mangelnde Kompetenz unserer Generäle und die Unhaltbarkeit der offiziellen Version veranschaulicht. Kurz vor Weihnachten 2014 präsentiert das russische Fernsehen namentlich sogar einen möglichen Piloten des Kampfjets. Wladislav Voloshin soll er heißen. Ein anonymer Überläufer aus der ukrainischen Armee habe ihn identifiziert. Am Tag der Katastrophe habe Voloshin nach seinem Flug von einem sehr schlechten Tag gesprochen. Wir treffen Voloshin in der ukrainischen Stadt Mykolaiv. Uns gegenüber sagt er, das stimme so nicht. In diesem Video wurde das Ereignis erwähnt. In der Tat, es gab so eine Situation, aber 6 Tage später. Wir sind mit 3 Flugzeugen gestartet und gelandet bin ich allein. Dementsprechend bin ich aus dem Flugzeug nicht so gut gelaunt ausgestiegen, da die 2 anderen Flugzeuge leider abgeschossen wurden. Auf Anfrage bestätigt uns das ukrainische Militär schriftlich, dass Voloshins Angaben stimmten. Wir können das allerdings nicht unabhängig überprüfen. Aber wäre die Su-25 zu so einer Aktion überhaupt fähig? Wladimir Babak war jahrzehntelang Chefkonstrukteur der Su-25. Auch er lebt in Moskau und ist sich sicher, ein tieffliegendes Kampfflugzeug kann eine Boeing auf über 10 Kilometern Höhe nicht abschießen. Für Babak, den Chefkonstrukteur, ist der Fall klar. Ja. Nachdem ich das ganze Material durchgesehen und die Absturzmöglichkeiten analysiert habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass das Flugzeug von einer Bug-Rakete getroffen wurde. Es ist in der Luft auseinandergebrochen. Die russische Version des möglichen Abschusses durch ein Kampfflugzeug hinterlässt also große Zweifel. Regierungsoffiziell ist sie auch seit Monaten nicht wiederholt worden. Kapitel 6. Die internationale Untersuchungskommission. Endgültige Klarheit wird wohl erst das bereits erwähnte internationale Ermittlungsteam geben können. Unter der Leitung der niederländischen Staatsanwaltschaft sind Australien, Belgien, Malaysia und die Ukraine vertreten, Russland nicht. Die Ukraine ist deshalb dabei, weil das Unglück auf ihrem Staatsgebiet passiert ist. Ein Interview beim internationalen Ermittlungsteam bekommen wir nicht. Die 5 beteiligten Länder haben vereinbart, nur Informationen herauszugeben, wenn alle Mitglieder zustimmen. Hinterbliebenenanwalt Elmar Gimula hat den Eindruck, dass es nicht vorangeht. Das ist natürlich für Hinterbliebene eine zusätzliche Katastrophe, das Gefühl zu haben, ohnmächtiger Spielball von Interessen zu sein, die mit ihnen eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir dürfen aber hier auf keinen Fall es zulassen, dass es hier wieder ein weiterer Fall von Vertuschung ist und für die Hinterbliebenen eben eine weitere zusätzliche Erniedrigung. Im November 2014 werden Wrackteile zur Untersuchung nach Holland transportiert, nachdem sie monatelang im Separatistengebiet herumlagen. Die Ermittler werten außerdem Millionen Webseiten aus und haben bereits zahlreiche Zeugen gehört, doch offenbar noch nicht genügend. Международная следственная группа, состоящая из специалистов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Ende März dieses Jahres gibt es eine erste Veröffentlichung des internationalen Ermittlerteams. Ein Zeugenaufruf auf Russisch, gepostet im Netz. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, Videos oder Fotos oder andere Menschen kennen, die bei der Untersuchung dieses schrecklichen Verbrechens helfen können, hoffen wir, dass Sie uns kontaktieren werden. Das Video ist auch aus anderen Gründen bemerkenswert. Zu sehen sind Bilder des Bug-Raketensystems im Separatistengebiet. Das Ermittlerteam nennt den Inhalt des Videos eine der Hauptversionen, die untersucht werden. Der Zeugenaufruf lässt den Rückschluss zu, dass das Ermittlerteam diese Version für wahrscheinlich hält. Kapitel 7. Eine Reise in die Ostukraine. Ein Rechercheteam von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung folgt im Februar dieses Jahres der Spur des Bug-Raketenwerfers. In der Ostukraine finden wir die Stellen, wo er am 17. Juli 2014, dem Tag des Absturzes, fotografiert oder gefilmt wurde. Ein Kreisel in Donezk, eine Tankstelle in Tares, eine Wohnsiedlung in Snizhne. Die Bilder passen zu einem Telefonat zwischen 2 Separatisten, das der ukrainische Geheimdienst abgehört hat. Die internationalen Ermittler halten das in russischer Sprache geführte Telefonat für echt. Hallo. Und? Wo soll ich die schöne abladen? Welche? Jene? Ja, ja, die ich mitgebracht habe. Ich bin schon in Donetsk. Ist es die, an die ich gedacht habe, ja? Die eine M. Ja. M. Ja. Bug. Verstanden. Als Ort wird in einem späteren Telefonat das Dorf Pervomaiskaje angegeben. Es liegt nur wenige Kilometer von Snizhne entfernt, wo das letzte Video entstanden ist, das den Raketenwerfer am Absturztag zeigt. Viele waren damals vor den Kämpfen geflohen und sind erst jetzt zurückgekehrt. Doch wir finden auch Leute, die am 17. Juli den Abschuss einer Rakete gehört haben wollen. Zu ihrem Schutz verfremden wir teilweise ihre Stimmen. Dann habe ich mich mit den Jungs getroffen. Ich weiß nicht, wer da was gesehen hat, aber einer hat gesagt, es gab einen fast weißen Streifen. Dann kam der Rauch. Es gab einen lauten Knall. Der kam von dort. Vermutlich haben die aus der Richtung von Stepanowka abgeschossen. Es war so ein Chlop und dann ein Zischen. Und dann kam es zu einer Explosion. Auch in einem populären Audio-Chat in der Region wurde am Tag des Absturzes über den Abschuss einer Rakete diskutiert. Ich habe zum Himmel geschaut. Etwas flog dort. Ich glaube, es war eine Rakete. Es flog, stieß weißen Rauch aus und hämmerte Richtung Stadt. Viele Hinweise deuten am Ende auf ein verdächtiges Feld an einem militärischen Kontrollpunkt. Ein Foto zeigt Reste einer Rauchsäule. Auf Satellitenbildern ist außerdem zu sehen, dass ein Feld neben dem Kontrollpunkt um den Absturztag herum braun geworden ist, vermutlich umgepflügt oder abgebrannt. Hier könnte der Raketenwerfer betätigt worden sein. Rebellenführer Alexander Baradai widerspricht grundsätzlich. Aber ich sage nochmal, um allen Zweifeln zu entgehen, ein Bug-System und solche Luftverteidigungswaffen, die ein Flugzeug auf der Höhe von 10.000 Metern abschießen können, hatten wir nicht. Wir hatten überhaupt gar keine technischen Mittel, um das genannte Flugzeug zu zerstören. Solche Mittel standen der Ukraine zur Verfügung, uns nicht. Simon Wesemann vom Friedensforschungsinstitut CIPRI in Stockholm hat sich seit Jahren mit Luftabwehrsystemen aus Osteuropa beschäftigt. Seiner Meinung nach haben sich die Separatisten geirrt und MH17 versehentlich abgeschossen. Man fängt an, nach einem Ziel zu suchen. Dann fängt man an, Fehler zu machen. Und anstatt ukrainisches Militär auszumachen, identifiziert man das falsche Ziel. Man feuert die Rakete ab und sagt, hip hip hurra, wir haben ein ukrainisches Militärflugzeug abgeschossen. Exempel statuiert. Und dann findet man heraus, dass man einen tragischen und in gewissem Maße sehr dummen Fehler gemacht hat. Wenn das stimmt, wer hat dann den Bug-Raketenwerfer bedient? Das ist keine Kalaschnikow, es ist auch kein Panzer. Sie müssen regelmäßig damit arbeiten, um sicherzustellen, dass sie es tatsächlich bedienen können. Das Zeugenaufrufvideo des internationalen Ermittlerteams enthält ein weiteres abgehörtes Telefonat zwischen Separatisten. Es ist am Morgen nach dem Abschuss geführt worden. Darin geht es um die Mannschaft, die den Raketenwerfer bedient haben könnte. Das ist die Gruppe. Ich habe eben mit ihnen telefoniert. Sie sind in Russland. Doch kamen sie ursprünglich auch aus Russland? Ein britischer Blogger hat sich wochenlang durch russische soziale Netzwerke gewühlt. Dabei ist er auf Bilder des mutmaßlich selben Bug-Raketenwerfers gestoßen. Diese Spur führt nach Kursk und zum Konvoi einer Luftabwehrbrigade des russischen Militärs. Für Ex-Rebellenführer Alexander Baradai ist der Verdacht absurd. In Kursk? Oh mein Gott, ich hab's verstanden. Also ich bin nicht geneigt, irgendwelchen Aufnahmen zu glauben, die von ukrainischen Geheimdiensten oder von Bürgern, die eine bestimmte Einstellung haben, ins Netz gestellt wurden. Eine weitere Frage bleibt ungeklärt in diesem Zusammenhang. Kapitel 8. Warum war der Luftraum nicht gesperrt? Jubel von ostukrainischen Dorfbewohnern am 14. Juli 2014, drei Tage vor dem Absturz von MH17. Sie feiern den Abschuss einer ukrainischen Militärmaschine vom Typ AN-26 nahe der Grenze zu Russland. Auf einer Pressekonferenz am selben Tag in Kiew stellt Militärsprecher Andriy Lysenko fest, з'ясувалося, що літак було підбито на висоті 6500 метрів. Das Flugzeug wurde auf einer Höhe von 6.500 Metern abgeschossen. Kein Raketenwerfer, den die Terroristen zurzeit haben, kann es auf dieser Höhe treffen. Wir untersuchen zwei Versionen. Entweder ein schweres Raketensystem vom Typ Panzer oder eine Luft-zu-Luft-Rakete eines russischen Flugzeugs. Schon 3 Tage vor dem Absturz von MH17 ist den ukrainischen Behörden also klar, dass der Luftraum gefährlich ist. Sie sperren ihn über dem umkämpften Teil der Ostukraine, allerdings nur bis auf eine Höhe von 9.750 Metern. Zivile Langstreckenflugzeuge fliegen knapp darüber. Den Abschuss der Antonov melden auch europäische Botschafter in Kiew nach Hause. In einer Notiz des Auswärtigen Amtes in Berlin heißt es: Lage in Ostukraine sehr besorgniserregend. Abschuss ukrainischer Transportmaschine in 6000 Metern Höhe stellt neue Qualität dar. Niederländische Diplomaten gehen in einer internen Mitteilung sogar noch einen Schritt weiter. Das Antonov-Flugzeug kann nur mit russischem Material oder durch Einheiten der Russischen Föderation beschossen worden sein. Die Separatisten selbst besitzen gar nicht diese Arten von Flugabwehrwaffen. Beide Notizen wurden nach einem Briefing durch den ukrainischen Außenminister erstellt. Für hinterbliebenen Anwalt Elmar Gimula liegt ein klares Versäumnis der Ukraine vor. Die ukrainische Regierung wusste, dass hier eine konkrete Gefährdungslage bestand wegen der Abschüsse, die vorher gelaufen waren. Sie hat den Luftraum ja auch gesperrt, aber nicht mit der Konsequenz des Schutzes von Zivilmaschinen. Gimula hat deswegen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage eingereicht. Hier ist eine Gefahr bewusst in Kauf genommen worden. Und die Frage, warum denn, über die lässt sich spekulieren. Das mögen Abschirmgründe sein, dass die Rebellen eben nicht mehr wagen, Militärmaschinen abzuschießen, weil sie damit rechnen können, dass auch Zivilisten darunter leiden müssen. Es können auch rein finanzielle Erwägungen sein, denn natürlich sind die Überflüge gebührenpflichtig. Das heißt, hier hätte die Ukraine Geld verloren, wenn sie den Luftraum gesperrt hätte. Ist es wirklich denkbar, dass die fast bankrotte Ukraine den Luftraum nicht komplett gesperrt hat, um weiter Überfluggebühren zu kassieren? Die ukrainische Regierung weist den Vorwurf von sich. Kapitel 9. Fazit. Die offiziellen Ermittlungen zum Abschuss von Flug MH17 werden sich noch lange hinziehen, möglicherweise noch einige Jahre. Die internationale Ermittlungskommission will allen Spuren nachgehen. Doch einen Zeugenaufruf haben die Ermittler nur zu einer einzigen These veröffentlicht. Nämlich, dass MH17 durch eine Bugrakete aus Separatistengebiet heraus abgeschossen wurde. Dutzende Hinweise in der Ostukraine, viele durch uns überprüft, stützen diese These. Die russische Behauptung, MH17 sei durch ein ukrainisches Kampfflugzeug abgeschossen worden, erwies sich nach unserer Recherche als haltlos, obwohl russische Medien sie bis heute wiederholen und viele Russen sie für richtig halten. Die Hinterbliebenen wünschen sich nur eines: Klarheit, wer für den Tod ihrer Angehörigen verantwortlich ist. Hinterbliebenenanwalt Elmar Gimula befürchtet aber, dass der Fall vielleicht nie ganz geklärt wird. Ich kann mir vorstellen, dass man es einfach im Raum stehen lässt, was da passiert ist, weil es ohnehin passiert ist und weil man nichts daran ändern kann und weil das Wissen darüber die politische krisenhafte Situation noch verstärken würde. Das kann passieren. Ich hoffe das nicht, weil es für die Hinterbliebenen schrecklich wäre. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.